2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Harro und Flo von DK. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, ob Gorbatschow und Genossen so lange am Sozialismus herumreformiert haben, bis es nichts mehr zu reformieren gab, ob wir Ursachen für den Zerfall der Sowjetunion nur in oder schon weit vor der Perestroika suchen müssen, diesen Fragen gehen wir heute nach. Wir widmen uns heute dem langen Sterben der Sowjetunion. Das gleichnamige Buch, also das lange Sterben der Sowjetunion, hat Reinhard Lauterbach 2017 veröffentlicht. Und eben den Reinhard Lauterbach, dürfen wir heute als unseren Gast begrüßen. Hallo Reinhard. Hallo in die Runde. Außerdem begrüße ich Flo von DK. Hallo Flo. Hallo. Ich glaube, das letzte Mal, dass Flo und ich gemeinsam eine Folge gemacht haben, das war bei Jörg Kronauer. Und jetzt haben wir heute wieder so ein Schwergewicht der jungen Weltautoren bei uns zu Gast. Das könnte vielleicht so unser Ding werden. Gucken, wenn wir als nächstes da haben. Zu unserem Gast Reinhard. Reinhard, stell dich ganz kurz vor. Du hast ein Studium der Geschichte und Slawistik absolviert in Mainz, Kiew und Bonn. Warst dann lange Jahre Redakteur, auch Hessischer Rundfunk war dabei. Und inzwischen bist du Osteuropa-Korrespondent für verschiedene Print- und Online-Zeitungen, darunter die Junge Welt. Und die verfolgen wir ja auch. Und ja, wir können annähernd täglich von dir über Entwicklungen in dem Ukraine-Krieg oder in der polnischen Tagespolitik können wir lesen. Generelle Entwicklungen der osteuropäischen Region. Und ich kann darüber hinaus noch sagen, Reinhard hält auch hervorragende Vorträge. Ich durfte neulich einen hören zum 100. Todestag von Lenin. Und Reinhard, darüber hinaus schreibt er auch noch Bücher. Ich kann eine Leseempfehlung aussprechen für sein Buch Bürgerkrieg in der Ukraine, Geschichte, Hintergründe und Beteiligte. Das wurde, glaube ich, 2015 veröffentlicht. Das ist auch sehr lesenswert. Heute widmen wir uns aber, wie gesagt, einem ganz anderen Buch vom Reinhard, nämlich Das lange Sterben der Sowjetunion. Also keine aktuelle Auseinandersetzung mehr, sondern es geht um den Realsozialismus. Und wir spulen heute mal direkt vor zum Ende, genauer gesagt zu den letzten 15 Jahren der Sowjetunion. Vom Timing her passt das ganz gut, weil wir gerade in der Kommunistenkneipe eine Folge mit Gerd Meyer veröffentlicht haben. Er hat uns ein bisschen was Biografisches zu Lenin erzählt. Also auch zur Entstehungsphase der Sowjetunion. Anfang des Jahres hatten wir ein Interview mit Helmut Dunkhase. Er hat uns was konkret zur Ökonomie, zur Planwirtschaft in der Sowjetunion erzählt. Und heute wird das dann quasi durch Reinhard Lauterbach nochmal komplementiert zum Ende der Sowjetunion. Und das ambitionierte Ziel dieser Folge soll mal sein, dass wir diese Fragenkomplexe beantworten wollen, welche politischen, historischen und ökonomischen Bedingungen zu dem Zerfall der Sowjetunion geführt haben und zweitens, ob durch das Ende der Sowjetunion der Sozialismus generell gegenstandslos geworden ist. Ja, Harro, du hast ja gerade schon gesagt, kein aktuelles Thema, aber das wäre im Prinzip schon so ein bisschen meine erste Frage. Es stellt sich ja schon die Frage, warum sollte man sich eigentlich heute, also im Jahr 2024, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion beschäftigen? Man könnte ja jetzt auch auf die Idee kommen, die Welt ist heute eine völlig andere, losgelöst von allen Kontinuitäten, die aus der Zeit des Sozialismus stammen. Ist das so oder ist es etwa anders? Was würdest du dazu sagen, Reinhard? Naja, also die Sowjetunion ist einerseits lehrreich, weil es ein doch relativ langfristiges Projekt gewesen ist. Sie hat ja über 70 Jahre gehalten, darunter einen riesigen Krieg. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich eingestehen, dass die sowjetische Erfahrung nicht zu wiederholen ist, denn die Sowjetunion ist unter sehr spezifischen Bedingungen entstanden, aus zwei Revolutionen innerhalb eines Jahres in Russland, die erstens beruhten darauf, dass Russland dabei war, den Ersten Weltkrieg zu verlieren, und zweitens bei dieser Gelegenheit die ungelöste Agrarfrage Russlands aufs Tapet kam, in der Weise, dass die landlosen und landarmen Bauern einfach in dem Moment, wo der Staat am Zusammenbrechen war, gesagt haben, und wir machen jetzt nicht mehr mit, wir gehen jetzt nach Hause, wir wollen unseren Anteil am Land haben. Daran ist die Exekutivmaschinerie des Zarenreiches zerbrochen. Und dieses Machtvakuum haben dann die Bolschewiki, die eine zahlenmäßig gesehen sehr kleine Minderheit der russischen Gesellschaft und auch der russischen Arbeiterklasse waren in den ersten Monaten, dieses Vakuum haben die Bolschewiki sehr geschickt ausgenutzt. Dieses Vakuum entdeckt zu haben, ist die wichtigste theoretische Leistung von Lenin gewesen. Unter seiner Leitung haben die Bolschewiki dann eben diese Situation, dass der alte Gegner, das Zarenreich, zusammengebrochen war. Und zwar auch daran, dass niemand mehr sich für dieses spätfeudale autokratische System engagieren wollte, auch die russische Bourgeoisie nicht mehr, weil für die Bourgeoisie war das Zarenreich mit seinen Misserfolgen im Ersten Weltkrieg eben ein erfolgloser Gewaltapparat, und sowas kann eine herrschende Klasse, die einen Gewaltapparat braucht, der ihre Interessen verteidigt und durchsetzt, nun wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Also es gibt eine berühmte Rede von Pawel Miljukow, dem Anführer der rechtskonservativen Kadetten in der Staatsduma von Ende 1916, wo er in klassischer rhetorischer Form 10 Fehlschläge seit Beginn des Krieges aufgezählt hat und jedes Mal gefragt hat, ist das Dummheit oder Verrat? Mit anderen Worten, auch die Bourgeoisie hatte mit dem Zarenreich fertig. Das war das eine. Das alte System war also zerbrochen, nicht mehr voll handlungsfähig, und ihre eigene Staatsform, die provisorische Republik, die hatten sie noch nicht aufgebaut. Und in dieses Vakuum haben die Bolschewiki dann hineingestoßen. Und diese so eine Situation ist nach menschlichem Ermessen heute, mehr als 100 Jahre später, so nicht zu wiederholen. Und deswegen ist natürlich die Beschäftigung mit der Sowjetunion in erster Linie eine historische. Zweitens auch deswegen, weil wir heute doch, wenn es noch mal genug Menschen geben sollte, die ihre Hoffnungen auf eine Überwindung des Kapitalismus setzen, man dann heute wahrscheinlich von ganz anderen Ständen der Arbeitsproduktivität ausgehen könnte. Mit anderen Worten, vieles von den Härten, die der sozialistische Aufbau angesichts der Rückständigkeit Russlands auf ökonomischem Gebiet für die Bevölkerung mit sich gebracht hat, heute vielleicht nicht mehr notwendig wären. Und hoffentlich nicht mehr notwendig wären. Also bevor wir uns konkret den Entwicklungen des Endes der Sowjetunion widmen, was sind denn generell, um die Sowjetunion als solche zu begreifen, was sind denn aus deiner Sicht die herausragendsten Momente, wenn du, weiß ich nicht, 3, 4 wichtige Fähnchen setzen könntest auf dem Zeitstrahl, welche wären das? Also, erstens sicherlich den Sieg der Bolschewiki im Bürgerkrieg, erfochten deswegen, weil die Gegenseite, die Weißen, für die Bauernmassen kein attraktives Programm präsentieren konnten. Die Bauern waren ja durch die Revolution praktisch auf einen Schlag zu freien Parzellenbauern geworden und hatten die Befürchtung, dass ein Sieg der Weißen die Gutsbesitzer zurückbringen würde. Daran hatten sie kein Interesse, und solange diese Gefahr drohte, haben sie auch die Bolschewiki akzeptiert, aber auch nicht sehr lange darüber hinaus, denn die Bolschewiki hatten ihnen gegenüber wiederum ökonomisch nichts zu bieten. Die russische Industrie war ja zerrüttet durch Weltkrieg und Bürgerkrieg, Und die geografischen Verhältnisse waren so, dass die großen Industriestädte in Regionen lagen, die nichts aus sich selbst heraus landwirtschaftlich autark und hinreichend produzieren konnten. Das heißt, das Überleben der Oktoberrevolution und der Arbeiterklasse hing rein biologisch davon ab, dass Lebensmittel vom Land herangeführt wurden in die Städte nach Moskau, Petersburg und so weiter. Und das bedeutete in einer Situation, in der der Staat den Bauern keine materiellen Angebote machen konnte, dass er die Lebensmittel konfisziert hat. Genau das ist geschehen. Das war der sogenannte Kriegskommunismus. Und er führte im Ergebnis im Laufe des Jahres 2020 zum Zerbrechen dieses Klassenbündnisses und dann 1921 zum ersten radikalen Kurswechsel der Sowjetunion, nämlich dem Übergang vom Kriegskommunismus, der faktisch eine Raubbauwirtschaft am vorhandenen war, zur neuen ökonomischen Politik. Das war eine Linie, die Lenin in seiner Schrift über die Naturalsteuer pünktlich zum 10., glaube ich, war es Parteitag, der im März 1921 tagte, formuliert und begründet hat. Eine neue ökonomische Politik, die den Bauern ihr Eigentum erst einmal ließ und hoffte, dass wenn die Bauern die Erträge ihrer Arbeit würden behalten können, mit Ausnahme eben dieser fixierten Naturalsteuer, dass sie dann mehr produzieren würden und dann auch für die Städte mehr übrig bliebe. Das war politisch eine ziemliche Kapitulation vor ja, der ökonomischen Realität. Ziemlich gleichzeitig damit hatte Lenin auch seine berühmte Schrift gegen den Linksradikalismus geschrieben, wo er also sozusagen die Hoffnungen den Leuten aus dem Kopf geschlagen hat, man könne jetzt auf den Trümmern von Weltkrieg und Zarenreich sofort den Kommunismus aufbauen. Von da an war eigentlich ein Staatskapitalismus auf dem Programm mit verschiedenen Gewichtungen von Freiwilligkeit und Zwang. Weitere Punkte sind dann natürlich der Übergang zum sogenannten Aufbau des Sozialismus in einem Land, nachdem sich Stalin überzeugen hatte müssen, dass die internationale Revolution nicht kommen würde. Dieser Zeitpunkt war allerspätestens im Herbst 23 mit dem Fehlschlag des Hamburger Aufstands in Deutschland gegeben. Und diese Parole ist natürlich einerseits so banal wie irgendetwas, denn wenn man den Sozialismus aufbauen will, muss man ihn halt da aufbauen, wo man ihn aufbauen kann. Und wenn es nur ein Land ist, dann ist es halt ein Land und dann haben sie es halt probiert. Ende der 20er Jahre dann das Ende der NÖP, der Übergang zu den Fünfjahresplänen und die mit sehr viel Brutalität durchgesetzte Kollektivierung der Landwirtschaft. Anschließend einige Jahre forcierter Industrialisierung, die auch durchaus eindrucksvolle Erfolge erzielte, aber eben um den Preis, dass das Land, das flache Land, und die Bauernbevölkerung dafür gnadenlos ausgeplündert und auch politisch entrechtet wurden. Das ist manchmal verglichen worden, auch von Stalin selbst, mit der ursprünglichen Akkumulation, wie sie Marx beschrieben hat, im Kapital. Das stimmt aber allenfalls zur Hälfte, denn die ursprüngliche Akkumulation hatte ja darin beruht, dass die Großgrundbesitzer, die Bauern, die auf den Ländern ihre Subsistenzwirtschaft trieben, auf denen sie es lukrativer fanden, Schafe zu züchten, um die Textilindustrie zu beliefern, dass sie diese Bauern dann eben vertrieben haben, die in die Industrie gejagt wurden, wo sie dann zu besitzlosen Proletariern waren. Diese Abteilung, soweit stimmt die Parallele, aber sie stimmt nicht insofern, als im Hintergrund eben in der Sowjetunion nicht eine von der Produktivität her überlegene Variante der Landwirtschaft sozusagen zum Ersatz der Kleinbauernwirtschaft vorhanden war und nur noch eingeführt werden musste. Und dadurch hat im Grunde die Art und Weise der Kollektivierung permanent Reichtum auch aus der Gesamtökonomie abgezogen, weil eben Strukturen zerschlagen worden waren, die notdürftig, aber immerhin funktioniert haben. Und ja, das eine Ziel erreicht wurde, Arbeitskräfte für die Industrialisierung frei zu bekommen. Das andere Ziel, die Landwirtschaft produktiver zu machen, aber nicht. Insofern ist der Vergleich mit der ursprünglichen Akkumulation sicherlich falsch. Ich will jetzt gar nicht von moralischen Fragen reden, wie der Frage, ob man den ganzen Hunger in der Ukraine, der im Zuge dieser Kollektivierung herbeigeführt wurde, ob man den politisch rechtfertigen kann im Interesse des höheren Zieles. Das ist, glaube ich, heute nicht unser Thema. Der nächste große Einschnitt ist dann natürlich der Zweite Weltkrieg, aus sowjetischer Sicht 1941 bis 1945 mit gigantischen menschlichen und materiellen Verlusten. Anschließend ein Wiederaufbau, der immerhin in ungefähr 10 Jahren das Vorkriegsniveau wieder erreichte. In der Zwischenzeit war Stalin gestorben, in einer kurzen Nachfolgeintrige wurde der eigentlich für die Nachfolge vorgesehene Geheimdienstchef Lavrenti Beria von Chruschtschow und anderen ausgebotet und unter dem Vorwurf, er habe für die Engländer spioniert, erschossen. Also das war noch eine ganz stalinistische Form der Entstalinisierung. 1956 dann der 20. Parteitag, wo Chruschtschow mit dem Personenkult und seinen Folgen abrechnete, so hieß der Titel des Referates, eine Verbannung von Stalin vom heiligen Podest und ungefähr 20 Jahre einer friedlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Allerdings überschattet von einem Rüstungswettlauf mit den USA, den mitzumachen, die Sowjetunion wesentlich mehr von ihrem nationalen Reichtum kostete als die USA und den von ihr geführten kollektiven Westen. Und an dessen Ende, dann Ende der 70er, Anfang der 80er, die Stagnationskrise stand, personell verkörpert von dem greisen und hinfälligen Leonid Brezhnev als Parteichef. Und hier ist dann im Grunde die Zäsur zu setzen, wo man sagen muss, hier sind Teile der sowjetischen Elite zu dem Schluss gekommen, so kann es nicht weitergehen. Auf den Grundlagen verlieren wir diesen Wettlauf. Und wenn wir uns als Staat, als russisches Imperium, ja, unter sozialistischen Vorzeichen erhalten wollen, müssen wir vieles ändern. Und es ist kein Zufall, auch wenn es heute im Westen nicht sehr viel thematisiert wird, dass ein gewisser Michail Gorbatschow von KGB-Chef Juri Andropow gefördert wurde, einem Menschen, der über die tatsächliche Lage einerseits sicherlich sehr gut informiert war, der aber andererseits weit davon entfernt war, für ideologische Aufweichung zu stehen. Als er Gorbatschow 1978 aus dem Kaukasusvorland als Agrarsekretär ins Zentralkomitee holte, schwebte ihm vor, eine von oben gesteuerte Öffnung für einige marktwirtschaftliche Elemente. Es hatte dazu Forschungen und Experimente mehr oder minder abgeschottet von der Öffentlichkeit schon seit den 60er Jahren gegeben. Eine ganze Filiale der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften in Novosibirsk beschäftigte sich im Wesentlichen damit, hier Modelle durchzurechnen. Und Gorbatschow hat berichtet, dass in dem Augenblick, als er von Andropow diesen Plan für eine Generalreparatur bekam, er sich erstmal die gesammelten Memoranden dieser Leute in sein Arbeitszimmer bringen ließ und der Fußboden sei voll gewesen mit mehr oder minder dicken Büchern und die habe er von vorne bis hinten durchgelesen. So hat das jedenfalls Gorbatschow später in irgendwelchen Memoiren, die er geschrieben hat, erzählt. Ich sage irgendwelche Memoiren, weil Gorbatschow mehrere Memoirenbände veröffentlicht hat, die sich mit verschiedenen Dingen und Aspekten beschäftigen. Aber das ist sozusagen von ihm selber bezeugt, dass er so da im Auftrage von Andropow tätig geworden ist. Und dann ist er halt Andropow zum unmittelbaren Nachfolger des im Herbst 82 verstorbenen Brezhnev gewählt worden, hat aber auch nicht lange gelebt, nur 11 Monate. Danach kam Konstantin Tschernenko, der eine völlig unbedeutende Person war. Und danach wurde eben im März 85 Gorbatschow zum Generalsekretär gewählt. Und von da an begann das, was wir heute als Perestroika bezeichnen. Zur neuen ökonomischen Politik hattest du ja auch gerade eine Marke gesetzt auf deinem Zeitstrahl, Reinhard. Und wir haben uns auch schon ein bisschen Zeit genommen in einer anderen Folge, um mit dem Mathematiker Helmut Stumkase über genau diese Entwicklung der Planwirtschaft in der Sowjetunion zu sprechen und hatten da auch einen Schwerpunkt auf den Widerspruch zwischen Markt und Plan gelegt. Und dieses Problem einer Warenproduktion im Sozialismus oder auch der Anwendung des Wertgesetzes im Sozialismus, das war der Schwerpunkt dieser Folge. Und interessanterweise in deinem Buch über das lange Sterben der Sowjetunion greifst du auch diese Frage auf und thematisierst auch diesen Widerspruch. Reinhard, kannst du uns kurz erläutern, was die zentralen Unterschiede sind zwischen einer Markt- und einer Planwirtschaft, was das Wertgesetz ausdrückt und weshalb diese Warenproduktion im Sozialismus einen Widerspruch in sich trägt, was du in deinem Buch auch systemimmanente Dissidenz genannt hast? Naja, die systemimmanente Dissidenz, das ist was anderes. Das waren eben die Leute, die in der sowjetischen Wissenschaft und Politikberatung irgendwann ab den 50er Jahren zum Ergebnis kamen, dass die Planwirtschaft, wie sie unter Stalin entwickelt worden war und wie sie sich zum Beispiel während der 30er Jahre und auch während der Kriegsjahre in Gestalt der sowjetischen Kriegswirtschaft durchaus bewährt hatte, dass die eben nicht mehr die Wachstumsraten erbrachte, mit der sich die politischen Ziele einer schnellen Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, das war unter Chruschtschow schon durchgesetzte Linie, dass man da was tun müsse, damit eben die Leute nicht mehr in Wohnungen ohne Toiletten sitzen und so weiter und so weiter. Also da wurde gesagt, da müssen wir jetzt Methoden finden, wie einerseits die materielle Produktion erhöht werden kann und andererseits die Betriebe Gewinne machen, aus denen dann der Staat sich über Steuerabschöpfungen bedienen kann für seine Zwecke und Programme. Das Problem dabei ist, dass man sich da an der neuen ökonomischen Politik orientiert hat und die für ein positives Programm gehalten hat, während sie ja in Wahrheit, wie ich eben schon skizziert habe, ein Notbehelf war, um eben einfach den völligen stofflichen Zusammenbruch der Reproduktion nach dem Bürgerkrieg abzuwenden und auch die Bauern als die damals ökonomisch ja, bestimmende Klasse ruhig zu halten politisch. Denn wenn diese frühen Jahre eines gezeigt hatten, dann eben auch das, dass die Herrschaft der Bolschewiki prekär war, weil sie sich eben nicht auf eine gesellschaftliche Mehrheit mehr stützen konnte. Es gab ja praktisch parallel zur Verkündung der NÖP, kurz vorher hatte es den Aufstand in Kronstadt gegeben, wo also Leute, die 1917 noch die Bolschewiki unterstützt hatten, jetzt Neuwahlen zu den Räten verlangten. Also den Bolschewiki musste klar sein und Lenin war es klar, dass die Herrschaft der Partei unmittelbar bedroht war. Das war sie natürlich unter Stalin dann nicht mehr, unter anderem auch wegen des großen Terrors, der seinerseits natürlich auch die ökonomische Entwicklung des Landes sehr behindert hat. Denn es war in den 30er Jahren ja so, dass, oder ich will mal etwas früher noch anfangen, es gab in den 20er Jahren eine ausgebaute akademische Diskussion darüber, wie müssen die richtigen Proportionen unserer sozialistischen Wirtschaft sein, also wie muss man die Planung so ausrichten, dass die verschiedenen Sektoren zusammenpassen, dass alle Bedürfnisse möglichst befriedigt werden. Stalin hat all diese Prognosen und Hochrechnungen an irgendeinem bestimmten Punkt um 1930 einfach vom Tisch gewischt hat, gesagt, das sind bürgerliche Zahlenspiele. Wir müssen jetzt die Schwerindustrie um so und so viel Prozent erhöhen, koste es, was es wolle. Das war natürlich eine Rosskur, bei der es zwangsläufig Fehlentscheidungen gab, bei denen Dinge schiefgehen, die vielleicht auch schiefgehen mussten. Das ist dann aber in der politischen Umsetzung, sind diese Fehlschläge dann generell als feindliches Handeln oder als Handeln von Gegnern, von Spionen, Agenten und so weiter diffamiert worden, was für die Leute auf der mittleren Leitungsebene in sehr vielen Fällen fatale Folgen gehabt hat. Und für die sowjetische Volkswirtschaft als Ganze hatte es die Folge, dass niemand mehr etwas riskieren wollte von den Kadern, dass eben nicht gesagt wurde, na gut, wir bauen etwas völlig Neues auf, da kann schon mal was schiefgehen, damit müssen wir leben und irgendwie Sicherheitslinien ziehen, Sicherheitsnetze spannen, rechtzeitig die Folgen bedenken und so weiter. Das war alles nicht die Art und Weise, wie unter Stalin Wirtschaftspolitik gemacht worden ist. Und es führte eben dazu, dass auch die Leitungsebene der Betriebe ja, sich nicht mehr traute, irgendetwas zu machen. Stattdessen sind doppelte Buchführungen eingerissen. Man hat irgendwelche Planvorgaben bekommen, dann hat man sie auf dem Papier erfüllt. Ob die Hälfte davon dann in Wahrheit Schrott und nicht zu gebrauchen war, zum Beispiel, das wurde dann vertuscht. Also die Planwirtschaft war im Grunde keine Planwirtschaft in dem Sinne, dass da optimal und vielseitig überlegt wurde, wie kriegen wir das hin, sondern es wurden Vorgaben gesetzt, gab eben den Primat der Schwerindustrie. Und wenn es heißt, wir müssen innerhalb eines 5-Jahre-Planes die Stahlerzeugung um 50% steigern, dann musste halt der entsprechende Stahl gekocht werden. Egal, was das auch ökonomisch kostete, ob der Stahl dann was taugte und so weiter und so zu. Ne? Also das war nie eine sozusagen Planwirtschaft, die einfach auf ihrer eigenen Grundlage souverän sich Ziele gesetzt und diese realisiert hätte, sondern es war immer zumindest 50% eine Wirtschaft des Engpässe-Überwindens, des Notstopfens, sodass im Grunde an der sowjetischen Geschichte sich der Gegensatz von Plan und Markt so gar nicht in Reinkultur darstellen lässt, weil eben der Plan immer von äußerlichen Elementen, von kontingenten Elementen beeinträchtigt wurde und darauf zu reagieren hatte. Und um diese vielen kleinen Fehlschläge und Reibereien zu überwinden, sind dann die sowjetischen Planer auf die Idee gekommen, man könne ja mal ein bisschen den Kapitalismus kopieren und die sogenannten materiellen Anreize schaffen. Das heißt also irgendwie plötzlich den Leuten doch wieder mehr zahlen, wenn sie ordentlich arbeiten, mehr zahlen, wenn sie Kosten senken. Und das führte dann aber nur dazu, dass ein ganzes Universum von kleinen Selbstbetrügereien in den Statistiken eingerissen ist. Es gab eben immer sozusagen in den Betrieben die doppelte Buchführung, dass es einen Plan gab, das muss produziert werden. Und nebenher wurden in den Kombinaten andere Sachen produziert, außerhalb des Plans, von denen aber der Direktor wusste, dass sie bei anderen Betrieben auf Nachfrage stoßen würden. Und dann sind sogenannte Talkatschi, also Drücker heißt das, durchs Land gefahren und sind zu den Betrieben gegangen, die wiederum das Kombinat mit irgendwas zu beliefern hatten und haben gesagt, okay Leute, wir können euch Folgendes anbieten, wir liefern euch das, wenn ihr uns das bevorzugt beschafft. Und so hat im Grunde die sowjetische Ökonomie Zeit ihres Lebens an doppelten Kreisläufen gelitten, weil einerseits oben der Plan war, der dann auch auf dem Papier mehr oder minder erfüllt wurde, Aber unten drunter sehr viel Ineffizienz ablief, auch sehr viel Korruption dann im Laufe der Zeit, insbesondere seit der Chruschtschow-Zeit. Und das führte dann dazu, und das war die Ausgangslage eben als Brezhnev starb, dass die sowjetische Führungsspitze gesagt hat, diese Ökonomie ist im Grunde nicht mehr steuerbar. Ja, sie liefert zwar etwas, aber sie liefert nicht das, was wir wollen, und sie liefert es nicht in den entsprechenden Mengen und Qualitäten. Und da haben sie gesagt, da gibt es doch ein System, wo anscheinend alles funktioniert. Und das war der Kapitalismus. Und so kam diese Faszination der sowjetischen Manager für den Kapitalismus und seine Effizienz in der Gebrauchswertproduktion zum Durchbruch. Also man muss sich nur mal angucken, ich zitiere jetzt auch wieder indirekt aus Gorbatschows Memoiren, der wurde natürlich als hoher ZK-Sekretär auch gelegentlich mal ins westliche Ausland geschickt. Und dann war er also einmal in Italien bei der Kommunistischen Partei Italiens, und die Genossen haben ihn dann irgendwie abends irgendwo in eine Kneipe geführt. Dann hat er da die ersten Spaghetti seines Lebens gegessen und war im Übrigen begeistert davon, wie schick die italienischen Frauen angezogen sind, ne? Und weil seine Raisa Maximowna, seine Frau, die auch ein Faible für schicke Kleidung hatte, auch dabei war, hatte ihm wahrscheinlich dann auch entsprechend irgendwie in den Ohren gelegen, dass er sowas bitte auch realisieren möchte. Und da lag dann wirklich der Hase im Pfeffer, weil die Leichtindustrie, also unter anderem eben auch die Textilbranche, in der SU ja nun chronisch an Mangel an Investitionsmitteln litt. Und die Qualität der sowjetischen Kleidungsstücke, also sogar im ehemaligen Ostblock, negativ legendär war. Ne? Naja, auf jeden Fall diese Stagnationskrise der sowjetischen Wirtschaft, wie gesagt, bestärkt dadurch, dass bis zu 25% des Sozialprodukts jedes Jahr offen oder verdeckt in irgendwelche Rüstungsprojekte liefen. Die wäre im Grunde wahrscheinlich schon wesentlich früher ausgebrochen, wenn nicht die Entdeckung der riesigen Öl- und Gasvorkommen in Sibirien dem System einen Aufschub verschafft hätte in der Form, dass eben plötzlich große Mengen Bargeld in die Staatskasse flossen, aus der man die schlimmsten Mängel eben durch Importe überdecken konnte. Das hat der SU-Wirtschaft wahrscheinlich ungefähr 15 Jahre nochmal gegeben, sonst wäre sie schon früher zusammengebrochen. Und was wir dann unter Gorbatschow sehen, ist im Grunde der Versuch, zunächst mit kleineren Veränderungen, auch mit moralischen Disziplinappellen, ganz im Sinne von Andropows Führungsstil, zunächst einmal eine Beschleunigung, Uskarjenje auf Russisch, herbeizuführen, eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung. Und als das nicht so richtig funktionierte, kam dann erst der Versuch, ein tatsächliches Produktivitätshindernis, nämlich den Massenalkoholismus, dadurch zu entkräften, dass man den Leuten das Wodka-Trinken verbot, die Produktion von Alkohol drastisch reduzierte, im Süden des Landes riesige Weinanbauflächen roden ließ. Die Führung hat dann erst zu spät gemerkt, dass sie natürlich mit dem Zudrehen des Hahns für den legalen Alkohol erstens nur Tür und Tor zum Schwarzbrennen geöffnet hat, weil sich die Leute das Saufen nicht verbieten lassen wollten. Und zweitens, und das ist jetzt dann noch das makroökonomisch Wichtigere, ungefähr genauso viel wie der Staat für die Rüstung ausgab, 25%, bekam er andererseits durch die Alkoholsteuer rein. Mit anderen Worten, Gorbatschow hat mit dieser sozusagen subjektivistischen Alkoholpolitik die Grundlage für den Zusammenbruch der sowjetischen Staatsfinanzen gelegt, der dann in der Endphase seiner Regierungszeit klar zum Ausbruch kam, ne? Es waren also erstmal sozusagen Versuche, noch so durch punktuelle Impulse ganz im Andropow'schen Stil noch Veränderungen zu bewirken. Als das nichts brachte, kam dann die Alkoholkampagne. Und als in deren Folge auch die Arbeitsproduktivität sich nicht erhöhte, kam Gorbatschow auf die Schlussfolgerung zu sagen, naja, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass der gesunde und positive Instinkt der einfachen sowjetischen Menschen, Verbesserungsvorschläge zu machen, irgendwo im Mittelfeld hängen bleibt. Und das war der Ausgangspunkt für die Glasnost, wo also das Meckern, was vorher auch praktiziert wurde, wenn auch mehr hinter vorgehaltener Hand oder am Küchentisch, dass dieses politische Meckern und das Suchen von Schuldigen plötzlich geradezu zur Staatsraison wurde. Das ist, Gorbatschow hat anfangs sicherlich geglaubt, das ließe sich alles in konstruktiven und staatsfreundlichen Bahnen halten, aber das ließ es nicht, unter anderem deswegen, weil dann natürlich auch alle möglichen nicht-russischen Völkerschaften ihre nationalen Rechnungen mit der Zentrale aufmachten und mit den Russen. Also das waren dann die aufbrechenden Nationalitätenprobleme ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre, zunächst zwischen Armenien, Aserbaidschan und dem Baltikum, später dann auch an allen möglichen anderen Ecken. Und irgendwann war es dann eben so, dass sich jede Republik von allen anderen übervorteilt fühlte und am Schluss die absolute oder relative Mehrheiten in allen Republiken zu der Auffassung kamen, dass vielleicht das eigene Land ohne den ganzen Rest besser wegkäme. Das hatte teilweise sozusagen nachvollziehbare ökonomische Gründe. Zum Beispiel die relativ hochentwickelten baltischen Republiken waren Nettozahler in das sowjetische Gesamtbudget. Das heißt, die mussten ständig das Gefühl bekommen, dass das, was sie erwirtschaften, irgendwo abgezogen wird und in Kirgisien versickert. Umgekehrt, in Zentralasien mit seiner muslimischen Bevölkerung lag die Geburtenrate schon in den 70er Jahren wesentlich höher als in den sogenannten weißen Republiken, also Russland, Ukraine, Belarus, Baltikum. Und das führte dazu, dass natürlich der Subventionsbedarf auch für die zentralasiatischen Republiken parallel zu ihrem Bevölkerungswachstum wuchs, ohne dass die Produktivität der Volkswirtschaft der entwickelteren Republiken erlaubte, diese Transfers darzustellen. An der Oberfläche sah das dann so aus, dass ständig irgendetwas dann abtransportiert wurde, es war nicht mehr da. Es gab ein berühmtes Beispiel, ich glaube 1988, da verlas Gorbatschow auf einer Politbürositzung einen Brief eines Werktätigen aus Moskau, der irgendwie in seiner Wohnung irgendwas reparieren wollte und dazu Nägel brauchte. Und er sagte, ich musste bis nach Riga fahren, um einen Karton Nägel zu kaufen, damit ich irgendwie bei mir da was zusammennageln kann. Das war eben so, ne? Das hat sich dann auch, das war überhaupt nicht so, dass das in sowjetischen Zeiten unproduktiv oder unrentabel war, weil erstens dieses Kriterium gab es auf der Mikroebene so nicht. Transporttarife waren weit, weit unter die realen Kosten heruntersubventioniert. Und wenn so jemand dann eben einfach sich eine Nacht in den Zug nach Riga setzt, dann einen Karton Nägel kauft, wieder zurückfährt, dann hat er natürlich die Fahrkarte bezahlt, aber er ist halt auch in seinem Betrieb 3 Tage ausgefallen. Ne? Und das hat dann einfach die gesamte Volkswirtschaft in wachsendem Maße auch einfach zerrüttet. Das waren eben die Folgen dieser Doppelstandards im ökonomischen Leben. Und an der Stelle haben dann Gorbatschow und seine Leute den Übergang gemacht, zu sagen, na gut, dann müssen wir offensichtlich mehr Markt haben, denn im Markt haben wir das ja alles nicht. Da geht man ja in den nächsten Baumarkt, holt sich seine Nägel und der Käse ist gerollt. Und dann war dann der Übergang mehr Kapitalismus. An der Stelle haben dann die Technokraten der Industrieführung zunächst mal gesagt, stopp, was soll das denn? Das chaotisiert doch nur alles. Wir halten den Laden jetzt einigermaßen am Laufen und sehen zu, dass der Plan halbwegs erfüllt wird. Und wenn ihr das jetzt alles chaotisiert, dann brechen uns ja die produktiven Verbindungen weg. Dann kann plötzlich irgendjemand, der mit einer, der, ich sag mal jetzt ein Beispiel irgendwo, es gab viele Fabriken in der Sowjetunion, die nur ein einziges Produkt hergestellt haben, das aber fürs ganze Land. Und wenn das dann sowas Zentrales ist, wie zum Beispiel Kugellager, dann konnte mit der Erlaubnis zu Preiserhöhungen und zum sozialistischen Gewinne machen, die Preiserhöhung für die Kugellager, aber die Kalkulationen für alle Betriebe, die irgendetwas herstellten, was rollen musste auf diesen Kugellagern, durcheinander bringen. Damit war dann plötzlich die Bilanz auch des Automobilherstellers, des Militärlastwagenherstellers, was weiß ich wer, von wem, durcheinander. Und so passte zum Schluss eben einfach nichts mehr zusammen in der Sowjetunion. Und ja, dann war der auf gewisse Weise logische Schluss, dass sie dann gesagt haben, dann lassen wir es doch gleich mit dem Sozialismus. Das war dann 1991, ne? Und der Rest ist dann Geschichte. Ja, genau diese Phase, die du jetzt zuletzt nochmal ein bisschen näher erläutert hast, auf die wollte ich hinaus. Die spielt ja eine, ich würde sagen, entscheidende Rolle in deinem Buch. Also die Phase von 85 bis 90 oder 91, würde ich grob sagen. Bevor wir uns aber tiefer in diese Zeit hineinarbeiten, sollten wir vielleicht erstmal klären, wer da so eigentlich die Hauptakteure waren damals. Weil das war ja, wie gerade schon deutlich wurde, alles andere als ein homogener Haufen, sondern recht breit aufgestellt in den 80ern, vielleicht auch schon in den späten 70ern. Und du Ja, unterteilst. also ich meine, es gab eben Gorbatschow, der sehr sendungsbewusst war, der auch seinen Laden versuchte, ziemlich autoritär zu reagieren. Also ich habe in dem Buch gesagt, seine Mitarbeiter beschrieben ihn als in wachsendem Maße beratungsresistent und gleichzeitig wankelmütig. Also wenn er heute gelobt hat, den hat er am nächsten Tag in die Wüste geschickt. Und diese Kritik kam sowohl von Leuten, die später als russische Liberale bekannt geworden sind, als auch von sozusagen sowjetischen Patrioten, wie zum Beispiel dem, wie hat dieser langjährige Botschafter geheißen? Nicht Fadjejew, aber so, Falin, Valentin Falin. Oder auch zum Beispiel vom Ministerpräsidenten Nikolai Ryzhkov, der gelernter Ingenieur war und dessen Job darin bestand, eben den Laden am Laufen zu halten, ohne sich groß Gedanken über Ideologie zu machen, sondern zu sehen, dass eben einfach das, was gebraucht wurde, dorthin kam, wo es gebraucht wurde. Also es gab in der Partei zum Schluss einen kleinen, sich immer mehr radikalisierenden Reformerflügel, wie man das im Westen genannt hat. Also das waren die Anhänger von mehr Kapitalismus jetzt und so fort. Es gab den eher bremsenden Mittelbau dieser Technokraten um Ryzhkov, vieler Betriebsdirektoren, die einfach sich darum sorgten, dass ihre laufenden Abläufe nicht gestört wurden und die sich ärgerten, dass ihnen Moskau ständig irgendwelche Knüppel zwischen die Beine warf. Und dann gab es eben auch die sowjetischen Konservativen, die sagten, was soll dieser ganze neumodische Scheiß, ja? Die Leute fangen an, jetzt irgendwie die Partei zu kritisieren. Wo kommen wir denn dahin? Es gab diesen berühmten Brief der Nina Andrejewa aus Leningrad von Anfang 87, glaube ich, den sie an die Sowjetskaja Rossija, also an das Blatt der russischen Republikführung geschickt hatte und die dort abgedruckt wurde. Und da beschwerte sie sich dann also umstandslos, dass ja ihre ganzen Studierenden, wenn sie mit ihnen also über den großen Vaterländischen Krieg reden wollten, in Wahrheit über ihre sexuellen Probleme diskutieren wollten. Ne? Also das merkt man auch dann, wie ideologisch hilflos diese konservative Generation dann auch eben einfach gegenüber den Folgen einer Säkularisierung der sowjetischen Gesellschaft geworden war, in der es eben den Leuten nicht mehr reichte, ständig Geschichten aus dem großen Vaterländischen Krieg zu hören, sondern die wollten Jeans haben und irgendwelche Platten von den Beatles oder den Stones oder wer halt sonst damals gerade angesagt war. Es gibt ein schönes Lied von Wladimir Wysotzki, ja, Slučaj v restoranie. Da beschreibt er oder erzählt er eine Geschichte, wie er in einer Bahnhofswirtschaft sitzt, weil er umsteigen muss und in der Wirtschaft eben sich zu einem Menschen, so einem älteren Offizier, an den Tisch setzt und der ihn die ganze Zeit beschimpft, was er für ein Schlappsack sei, dass er nicht gedient habe und überhaupt, wer nicht in Kursk im Graben gelegen habe, der wisse nicht, was das Leben ist. Und das geht dann so zu in dem Lied. Und zum Schluss sagt er, wir wurden beide immer besoffener, heißt der Liedtext. Und ganz zum Schluss habe ich ihn gekränkt. Da habe ich zu ihm gesagt, Hauptmann, ein Major wird aus dir nicht mehr. Ne? Also da merkt man, Wysotzki hat da die Sterilität dieses sowjetischen Alltagsmilitarismus auf die Schippe genommen. Ne? Und das war genau dieser Generationskonflikt, der dann eben auch entstand in der Gorbatschow-Zeit. Es war ja auch die Zeit, wo dann umgekehrt das Land sich öffnete für kulturelle Einflüsse aus dem Westen. Es war plötzlich nicht mehr verboten, BBC oder Deutsche Welle oder Voice of America zu hören. Und die haben natürlich auch alles getan, um dann diese ideologischen Aufweichungserscheinungen zu befördern. Und da die Führung selbst schon nicht mehr an ihre eigene Ideologie glaubte, hatte sie auch kein Mittel, um dem entgegenzutreten. Das war dann irgendwann ein sich selbst nährender Prozess, der dann eben einfach nach unten führte. Naja, und in deinem Buch dröselst du ja diese verschiedenen Tendenzen, ne, auch relativ genau auf. Du sprichst von eher liberalen Strömungen, dann von ja, so systeminhärenter Dissidenz, also dieses Arbeiten im Stillen an einer Linienänderung, von den ja, Technokraten, die du eben beschrieben hast, also pragmatisch Realpolitiker, dann vielleicht noch die orthodoxeren Marxisten-Leninisten und nationalistische Strömungen. Sicher gab es da auch Mischungen. Ich glaube, zum Verständnis, weil wir so ein paar Akteure noch benennen werden, wäre es ganz gut, wenn wir zu ein paar Akteuren, die in deinem Buch drankommen, wenn du dazu zu denen jeweils ein paar Worte sagst, die vielleicht so zuordnen kannst. Der bekannteste oder auch historisch wirkmächtigste ist sicherlich Boris Jelzin gewesen, der sich dann zu Gorbatschows großem politischem Gegner entwickelte, was er anfangs nicht war. Ursprünglich war Jelzin ein Mensch, der die Perestroika radikalisieren wollte, der den Unmut der einfachen Bevölkerung auf die Privilegien der Führungsschicht zurückführte. Deswegen ist er eine Zeit lang mal in sein Büro im Politbüro mit der U-Bahn gefahren und ließ sich dabei fotografieren, was er dann auch nicht lange durchgehalten hat, by the way. Und dieser Jelzin wurde dann aber irgendwann quengelig und verlangte, das war, glaube ich, 1988 im Sommer, verlangte, dass er bei dem nächsten, auf dem nächsten Parteitag oder auf der nächsten Parteikonferenz, die damals anstand, vom Kandidaten zum Vollmitglied des Politbüros gewählt werden solle. Und das kam in der Partei überhaupt nicht gut an, weil auf solche Posten bewarb man sich nicht, auf die wurde man berufen. Daraufhin wurde er zurückgestuft und nahm das dann zum Anlass, einfach diesen Karriereknick innerhalb des sowjetischen Apparats sich überhaupt zum Gegner dieses sowjetischen Apparats zu machen. Und verrückterweise war es eben Gorbatschow selbst, der Jelzin aus Sverdlovsk, also heute Jekaterinburg im Ural, geholt hatte, gegen den Rat vieler Leute aus der Führungsschicht, die diesen Jelzin kannten. Ryzhkov zum Beispiel hatte eben mit Jelzin, weil Sverdlovsk eine wichtige Industrieregion war, öfters mal dienstlich zu tun gehabt und hat gesagt, pass auf, das ist nichts. Dieser Jelzin, der hat Holzhackermanieren, der wird in einer Stadt wie Moskau mit ihren vielen Intellektuellen, Künstlern und so weiter mehr Schaden anrichten als Gutes tun. Aber Gorbatschow, der damals schon in der Überzeugung steckte, dass die Perestroika von irgendwelchen Unwilligen im mittleren Apparat gehindert werde, ihre wohltuenden Effekte zu tun, hat sich davon nicht beeindrucken lassen, hat Jelzin dann zum Stadtparteichef in Moskau gemacht, was unabhängig davon, dass er nicht im Politbüro war, ihm einfach eine enorme Machtposition verschafft hat. Und Jelzin hat dann in der Folge diese Machtposition schonungslos zu seinem eigenen Vorteil und dann auch zum Vorteil des Abrisses eben jener Strukturen, die ihn da gekränkt hatten, genutzt. In welchem Maße er dabei von seiner Alkoholabhängigkeit beeinflusst war, in welchem Maße er von den natürlich auch in Moskau reichlich vorhandenen Einflussagenten diverser westlicher Geheimdienste bearbeitet wurde, darüber gibt es verschiedene Darstellungen. Ich bleibe deswegen erstmal bei der Interpretation, dass ich sage, der Mensch hat seinen Karriereknick nicht verkraftet und hat dann die dadurch mobilisierte negative Energie in destruktive umgewandelt gegen das Gesamtprojekt. Das scheint mir das Rationalste zu sein, was mit dem geringsten Element an Anteil, dem geringsten Anteil an Spekulation auskommt. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt also die junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben für 75 Euro. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Reinhard, bevor wir uns jetzt auch aus Zeitgründen dem Prozess an sich, diesen Transformationsprozess der Perestroika widmen, sollten wir vielleicht noch vorgehend die multiplen inneren Krisen der Sowjetunion benennen, die du auch in deinem Buch weit skizzierst, die dann entweder zum Sterben der SU selbst geführt haben oder vielleicht auch symptomatische Auswirkungen von etwas tiefer zugrunde liegendem. Und jedenfalls zu diesen multiplen inneren Krisen zählst du einige auf. Also den Massenalkoholismus hast du eben schon skizziert, der gar nicht so harmlos und spaßig war, wie er vielleicht im ersten Moment klingt aus heutiger Sicht, sondern du hast es ja auch schon eben mit reingetragen. Es waren 25% der Staatsfinanzen und damit äquivalent in der Größenordnung mit dem Rüstungshaushalt. Aber auch andere innere Krisen. Ich meine, wenn das einfach nur so eine buchhalterische Operation gewesen wäre, wäre es ja alles halb so schlimm. Aber eben dieser Massenalkoholismus hat eben dazu geführt, dass die Arbeitssicherheit runtergegangen ist. Er hat dazu geführt, dass die Leute früher gestorben sind. Also das muss man schon ernst nehmen, dass dieser Massenalkoholismus die Gesundheit der sowjetischen Gesellschaft massiv untergraben hat, insbesondere in den sogenannten Weißen Republiken, wo halt Alkohol getrunken wurde. Im Unterschied zu den muslimischen, wo die Leute nicht gesoffen haben und wo diese Probleme so nicht aufgetreten sind. Der Staat hatte ja dazu dann eben, indem er sich in so hohem Ausmaß aus der Alkoholsteuer finanzierte, ein gespaltenes Verhältnis, nicht? Man kann nicht einerseits den Alkoholismus verdammen, weil er die Arbeitsdisziplin untergräbt, die Produktqualität, die Zahl der Verkehrsunfälle, die Zahl der missgebildeten Geburten und was nicht alles. Und andererseits die eigene Finanzierung genau auf die Tolerierung und sogar Förderung dieses Phänomens stützen. Das passt nicht zusammen. Insofern hatte Gorbatschow sozusagen auf der moralischen Ebene durchaus einen Punkt, wenn er sagte, also damit müssen wir was machen. Aber er hat eben da über das Ziel hinausgeschossen, indem er nicht versucht hat, wie es Khrushchev getan hatte, zum Beispiel die Leute vom Schnaps zum Wein umzudrehen. Also unter Khrushchev ist die Sowjetunion nach Spanien zum zweitgrößten Weinbauland der Welt gewachsen, weil die einfach im Süden, im Kaukasusvorland, riesige Flächen mit Weintrauben bestückt haben. Und ob diese Weine was getaugt haben, ist was ganz anderes. Aber sie waren eben erstmal da und sie waren eben ein mit weniger Prozenten ausgestattetes Rauschmittel für den sogenannten kultiviert Trinkenden. Und das ist alles unter Gorbatschow zurückgedreht worden in seinem Puritanismus, seinem antialkoholischen. Und das ist eben ein schönes Beispiel dafür, wie auch beste Absichten bei fehlendem Durchdenken aller Folgen ins Gegenteil umschlagen können, nämlich indem das Schwarzbrennen gefördert wurde. Das wiederum führte dazu, dass zum Beispiel Spiritus, der in der Produktion für irgendwas benutzt wurde, von den Leuten kanisterweise nach Hause getragen wurden, weil zwei Teile Spiritus mit drei Teilen Wasser zu verdünnen, kann nun wirklich jeder und dann hat man ein Getränk, was 40% Alkohol hat, genau wie der Wodka, ne? Und es hat eben der Mafia ihr Startkapital verschafft, weil die Leute dann eben das schwarzgebrannte Zeug gekauft haben unter der Decke, ne? Wo dann auch eben viel Methylalkohol dabei war, irgendwie Verdünnungsmittel, weiß der Teufel was, ne? Was die Leute damals alles gesoffen haben, ne? Das war schon ziemlich, ziemlich furchtbar, ne? Das muss man schon ernst nehmen. Aber über den Massenalkoholismus hinaus musste die Sowjetunion ja noch mit weiteren Krisen auch in dieser Phase zurechtkommen. Da war die Kernreaktorkatastrophe von Tschernobyl. Du hast vorhin schon Verteilungskonflikte angesprochen, wo verschiedene Regionen der Sowjetunion anders ausgelegt waren in ihrer Produktivkraftentwicklung und dazu mehr beisteuern konnten zur kollektiven Produktivkraft als andere Teile. Das hat Verteilungskonflikte bedeutet. Es haben sich unterschiedliche Nationalismen ausgebildet, die dann auch also Konfliktpotenzial mit reingetragen haben und noch weitere mehr. Was waren jetzt so die entscheidenden Kernkonfliktlinien, Reinhard, die du am essentiellsten nennen würdest? Also erstens die Überlastung der Volkswirtschaft durch den Rüstungswettlauf. Ein Rüstungswettlauf, der auch von sowjetischer Seite nicht nur auf das Notwendigste beschränkt wurde, sondern wo dann auch einfach gesagt wurde, steht uns zu, dass wir eine Weltmacht sind. Da ist dann eine Flotte aufgebaut worden, die irrsinniges Geld kostete, unter dem Marinebefehlshaber Admiral Gorschkow. Weil eben Russland oder weil die Sowjetunion eine Weltmacht mit Seegeltung sein sollte, obwohl die Sowjetunion ja nun irgendwie eher weit entfernt von den damals schiffbaren Meeren gelegen hat. Die Arktis war ja damals noch wesentlich vereister als heute. Und auch zum Beispiel der Einmarsch in Afghanistan, der war natürlich hervorgerufen. Auch von geopolitischen Machtprojektionen. Man wollte dann eben südlich der eigenen Landesgrenze Einfluss gewinnen. Es gab dann, Afghanistan, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, wo da also eine relativ unausgegorene nationale Revolution irgendwelcher linker Offiziere dann wirklich an ultralinken Maßnahmen sich selber im Wege stand und die SU halt dann geglaubt hat, dieses Regime da unterstützen zu müssen, die eine Fraktion gegen die andere und auf die Weise in diesen Konflikt sich hat hereinziehen lassen, aus dem sie dann hinterher nur unter großen Mühen wieder herauskam, insbesondere Mühen für das Prestige. Ich meine, die Zahl der Toten im Afghanistan-Krieg war mit 15.000 im Vergleich zu dem, was wir heute seit 3 Jahren in der Ukraine sehen, sozusagen verschwindend gering, ne? Aber es war trotzdem für das Bewusstsein einer Gesellschaft, die daran gewöhnt war, dass sie auf der Siegerstraße steht, einfach ein psychologischer Schock, plötzlich in Afghanistan nicht mehr zu siegen. Also die Rüstung, der Rüstungswettlauf, der der SU einerseits aufgezwungen war, den sie aber andererseits auch mitgemacht hat, der war ein Punkt, der die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft für die Versorgung der Bevölkerung entscheidend geschwächt hat. Daraus dann eben die Verteilungskonflikte zwischen den Nationalitäten. Viele dieser Nationalitäten waren eben auch nicht ganz freiwillig in die SU aufgenommen worden, insbesondere die baltischen Länder, wo ja der Separatismus dann sehr früh sehr weit ging. Also da potenzierte einfach eines das andere. Das waren teilweise uralte Rivalitäten von 100 Jahren, ja, zwischen Armenien und Aserbaidschanern. Das sind Konflikte, die gehen ins frühe 20. Jahrhundert zurück, als die Zaren im muslimischen Aserbaidschan, also was heute Aserbaidschan heißt, damals hieß es Tatarien, armenische, nämlich christliche Beamte zur Beaufsichtigung der muslimischen Bevölkerung auf den Ölfeldern geschickt haben, wo sich dann eben die Muslime sozial benachteiligt gefühlt haben. Und als dann irgendwann irgendetwas im Prinzip völlig Banales passierte, gab es plötzlich zu einem Pogrom in der Stadt Sumgait bei Baku, der dann ausartete. Die aserbaidschanische Polizei tat nichts, als irgendein Mob Armenier ermordete. Dann brachte im Gegenzug Armenien die Zugehörigkeit von Karabach zu Aserbaidschan aufs Tapet und wollte das rückgängig gemacht haben. Und dann gab einfach eins das andere. Ja, keiner dieser Konflikte ist völlig rational erklärbar gewesen. Aber es führte dazu, dass der Staat immer mehr Probleme damit hatte, auch nur seine eigene Autorität aufrechtzuerhalten. Ja, also, man muss sich das so vorstellen, was weiß ich, wenn in Deutschland heute plötzlich in Bayern eine fränkische Befreiungsfront auftritt und sagt, wir wollen nicht mehr mit den Bayern in einem Bundesland leben, ne? Und beide Seiten haben irgendwie die in ihrer Region stationierte Bundeswehr auf ihre Seite gezogen. Das ist, naja, das wird auch nicht einfach, ne? Nun ist das natürlich, hier gibt es eben nicht diese Voraussetzungen dafür, weil die Voraussetzungen für den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt waren natürlich auch zum Beispiel die Wohnungsnot in der Boomstadt Sumgait, wo die Leute vom flachen Land hingezogen wurden, auch für die Industriebetriebe, aber die konnten keine Wohnungen beischaffen. Also da potenzierten sich einfach ganz, ganz viele Entwicklungen, von denen jeder Einzelne wahrscheinlich noch zu beherrschen gewesen wäre, aber in der Summe dann eben nicht mehr. Zumal auch eben, da schließt sich dann der Kreis, die Führungen immer weniger wussten, wofür sie das eigentlich machen sollten. Denn sozusagen gläubige Marxisten-Leninisten gab es unter Gorbatschow nicht mehr, bis auf ein paar Leute in der älteren Generation, die aber im ideologischen Apparat abgeschoben waren und auf die praktische Politik keine Einwirkungen mehr hatten. Also die Probleme wuchsen an allen möglichen Fronten und die Führung wusste immer weniger, erstens, wie sie mit diesen Problemen umgehen sollte und zweitens, warum eigentlich. Und diese Kombination von Krisenfaktoren hat dann letzten Endes das Ende der Sowjetunion herbeigeführt. Und in dem Zusammenhang sind wir jetzt ja schon mehrfach auf den berühmten Begriff der Perestroika gestoßen. Bevor wir aber nochmal ganz genau darauf eingehen, was wir eigentlich unter dem Umbauprozess konkret verstehen müssen, ist es, glaube ich, nochmal wichtig, zwei Begriffe zu erklären, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht so genau wissen. Ich würde vor allem gern auf die beiden Aspekte Glasnost und dann das Gesetz der Kooperativen, das beides schilderst du in deinem Buch, eingehen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also Glasnost war sozusagen, sollte heißen Transparenz. Und das unter diesem Titel lief die Kampagne sozusagen des Meckern zum Vehikel der Staatsaffirmation zu machen. Also zu sagen, sagt einfach mal, was euch stinkt und wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden. Es ist das ist das eine. Die Sache mit dem kooperativen Gesetz ist was anderes. Das war eine relativ spät geborene Notmaßnahme, um einfach damit umzugehen, dass die Planwirtschaft, an der ständig herumreformiert wurde, trotz aller dieser Versuche den produktiven Ausschuss nicht brachte. Da kam irgendjemand in der Führung auf die Idee, als ja praktisch im Geiste der NÖP private Elemente in diese Planwirtschaft einzubeziehen, eben sogenannte Kooperativen, wo dann einfach irgendwelche Leute, die sich das zutrauten oder die auch Zugang hatten zu den Rohstoffen, die man dafür besorgen oder klauen konnte, mit staatlich produzierten Rohstoffen irgendwelche Defizitwaren produzierten, die sie dann in schnellen Umläufen auch zu Geld machten, wobei dann eben das Rohmaterial in vielen Fällen dann in der offiziellen Produktion fehlte, sodass also die Kooperativen auch im Ergebnis die Versorgung nicht verbesserten, sondern eher prekärer machten. Das war eine der typischen Notstopfmaßnahmen Gorbatschows, nachdem er merkte, dass seine Perestroika, also Perestroika soll heißen Umbau der Volkswirtschaft, dass er immer nicht so richtig wusste, ob er da nicht schon wieder eine tragende Wand am Einschlagen war. Ne? Und immer wenn wieder irgendwas schiefgegangen war, hat er gesagt, ja, da müssen wir noch ein bisschen was weghauen. Und also die Partei hatte tatsächlich in den letzten Jahren einfach die Kontrolle über das, was im Lande passierte, verloren. Und es gab eine, ich glaube, die 19. Parteikonferenz war das 1989, wo einfach die Leute sich ganz offen in Moskau ihre Frustration aus der Seele geredet haben und gesagt haben, warum machen wir das eigentlich alles noch? Also das ist einfach eine Elite, die völlig von ihrem bisherigen Staatsprogramm verzweifelt war und deswegen auch bereit war, dieses Programm vor die Hunde gehen zu lassen, weil sie überzeugt waren, das bringt es ja sowieso nicht. Wir kommen ja doch auf keinen grünen Zweig mehr damit. Das ist... War das dieser Volksdeputiertenkongress von 89? Das war noch ein, dann war es vielleicht schon 88, das war noch ein Jahr früher. Ja. Ah ja, okay. Es war die 19. Parteikonferenz. Ah. Also so ein Gremium zwischen den Parteitagen. Ne? Mhm. Naja, und dann hat Gorbatschow, als er merkte, dass in der Partei der Widerstand gegen ihn wuchs, ja dann... auch das politische Monopol der kommunistischen Partei aufheben lassen. Und das war dann eben die Sache mit der Wahl zum Volksdeputiertenkongress 1989, wo die KPDSU eben nicht mehr alle Delegierten stellte, sondern sich gegenüber anderen Gruppierungen in Konkurrenz aufstellte. Und das führte dazu, dass die Partei sich faktisch spaltete in die sogenannte demokratische Plattform, in die kommunistischen und eben in diese Zentristen, diese pragmatisch Orientierten. Das war dann schon wirklich der Anfang vom Ende der SU auch als Staatsmacht. Und das ist ja übrigens auch etwas, was die Chinesen schon damals dem Gorbatschow mit mehr als Kopfschütteln gesagt haben. Sie haben gesagt, wie kannst du die politische Herrschaft der Partei untergraben, bevor deine Reformen etwas ökonomisch gebracht haben. Deng Xiaoping hat es ja mit seinen Reformen genau andersrum gemacht. Ne? Der hat die politische Herrschaft der KP Chinas eisern festgehalten, das tun sie ja heute noch, und hat eben den Kapitalismus unter der Herrschaft der kommunistischen Partei erblühen lassen. Genau das eigentlich, was Lenin sich mit der neuen ökonomischen Politik vorgestellt hatte, haben die Chinesen gemacht, nicht Gorbatschow. Ne? Und kurz vorm offiziellen Ende der SU, weil du da schon warst, gab es ja, würde ich sagen, nochmal sowas wie ein letztes Zucken auf dem Sterbebett. Also ich rede jetzt vom Augustputsch, ich erkläre das mal kurz. Es war ein Versuch von KPD-SU-Funktionären und Militärs, Gorbatschows Reform zu stoppen und aus ihrer Sicht die Sowjetunion zu retten. Die Putschisten setzten Gorbatschow unter Hausarrest und erklärten den Ausnahmezustand. Militärisch rückten dann Panzer an Moskau ein, doch die Armee hat sich dann gespaltet und der Putsch ist gescheitert und Boris Jelzin, über den du ja schon einiges gesagt hast heute, ging dann als Sieger hervor. Ich weiß, so Historiker mögen Was-wäre-wenn-Fragen meistens nicht so gerne, immer so eine Sache. Deswegen könnte man es vielleicht auch so beantworten, welches Programm haben die Putschisten denn damals für die SU überhaupt vorgesehen und wie hätte sich das deines Erachtens beim Erfolg des Putsches vielleicht entwickelt oder war das überhaupt nicht mehr im Raum? Also die erste Frage ist, hatte dieser Putsch überhaupt eine Erfolgschance? Ich glaube, so weit wie die Zersetzung und die Diskreditierung der Sowjetmacht in der Bevölkerung schon gegangen war, hatte dieser Putsch, auch wenn er sich militärisch durchgesetzt hätte, hätten die Anführer es sehr schwer gehabt, Akzeptanz in der Gesellschaft für ihren Kurs zu finden. Einfach deswegen, weil es in den Köpfen der Leute das gute Alte, zu dem man hätte zurückkehren können, ja nicht mehr gab. Ja? Also die Leute hatten in der Zwischenzeit 5 Jahre einer sich desintegrierenden Volkswirtschaft hinter sich, die in der wirklich zum Schluss Stecknadeln fehlten und Zahnpasta und was nicht alles. Also die elementarsten Dinge, die man zu einem zivilisierten Leben braucht. Und dazu wollten die Leute zurück. Also das wäre einfach, also die hätten es zumindest sehr, sehr schwer gehabt. Ich habe meine großen Zweifel, dass ihnen das gelungen wäre und dass der Kladderadatsch nicht 2 Jahre später auch gekommen wäre. Und welches Programm schwebte den Putschisten überhaupt vor? Also war das dann... Ja eben, nichts als die Rückkehr zum guten Alten. Wieder sozusagen den Marxismus, Leninismus zur Lehre machen, die Planwirtschaft wieder durchsetzen, aber eben mit all ihren Umgehungsstrategien, die eben zwangsläufig aus ihr hervorgewachsen waren. Also das hätte wirklich eine subjektive Anstrengung aller Beteiligten in der ganzen Gesellschaft vorausgesetzt, die meiner Ansicht nach 1991 nur um den Preis einer neuen Massenrepression hätte erzwungen werden können. Und diese Freiwilligkeit zu erzwingen ist ja immer so eine politisch schwierige Sache, ne? Weil meistens sucht sich dann die Unzufriedenheit nur die nächste Gelegenheit, um wieder auszubrechen und das alles zu zer... Also es gab schlicht und einfach kein Projekt mit Charisma mehr, für das größere Menschenmassen in der SU zu begeistern gewesen wären. Das schließt nicht aus, dass hinterher, als alles vorbei war, die Leute gesagt haben, naja, damals war es doch alles gar nicht so schlimm wie jetzt. Aber das ist halt immer die Weisheit dessen, der im Nachhinein urteilt. Ne? In der damaligen Zeit hatten die sogenannten Hardliner vielleicht noch ein paar Positionen im Militär, aber nicht viel darüber hinaus. Ja, Reinhard, wir haben ja eingehend in die Folge so die Fragestellung eröffnet, was hat zum Ende der Sowjetunion geführt auf politischer, historischer und ökonomischer Ebene? Und ich denke, du hast uns einiges mitgegeben an Teilchen, die in ihrer Summe das Ganze auch erklären würden. Also wir könnten sagen, das Ende oder der Zerfall der Sowjetunion war die Summe der vielen Teilchen, die wir halt eben auch heute gehört haben. Oder die auch nochmal detaillierter bei dir im Buch stehen. Ja, also wenn man es in einem Satz zusammenfassen soll, wenn man sagen, die Sowjetunion ist gescheitert, weil ihre eigene Führung sie als Projekt aufgegeben hat, ne? Die waren nicht mehr davon überzeugt, dass man damit einen erfolgreichen Staat machen kann. Ja, also ich bin nur vielleicht noch auf der Suche, das Ganze noch ein bisschen tiefer zu ergründen. Und zwar, vielleicht teilst du ja diesen Gedanken auch gar nicht, aber ich würde gern wissen, ob schon in der Entstehungsphase der Sowjetunion sozusagen in ihrer DNA schon Merkmale verankert waren, in diesem Fundament, erstes Projekt Realsozialismus unter den eben historischen Bedingungen, dass das da schon alles auf äußerst wackeligen Beinen stand. So ein bisschen gehst du auch in deinem Epilog in dem Buch auf das ein, was ich damit meine, nämlich, dass die marxistische Lehrmeinung, auch was die Zweite Internationale damals schon gesagt hat, also Russland ist wirklich ein ungeeignetes Land für sozialistische Revolution, das funktioniert da nicht. Und auch, dass Lenin zwar diese Situation erkannt hat, sich aber auch bewusst war, dass er hier eine oder vielleicht sogar mehr als eine Gesellschaftsformation überspringt. Denn die kapitalistische Entwicklung, die eben nach der marxistischen Lehrmeinung einem Sozialismus vorausgehen muss, die hat das Zarenreich und auch das sowjetische Russland ja quasi nie erlebt, sondern da gab es ja ein Überspringen. Und Sowohl auch auch Rosa Luxemburg hat ja auch hier Kritik schon geäußert in diesem Prozess der Entstehung, also von 1917. Eigentlich kann das Ganze nicht stabil längerfristig stehen, wenn das europäische Proletariat hier nicht hilft. Jetzt ist meine Frage oder meine Verständnisfrage, die ich hier noch habe, war das Ende der Sowjetunion durch diese Bedingungen von vornherein schon vorprogrammiert? Oder gab es irgendwann auch einen kritischen Punkt, wo man sagen konnte, das war eine erfolgreiche sozialistische Revolution, hat sich auch stabilisiert, aber dann ist das eben passiert mit den ganzen Krisen und auch einer Führung, die gar nicht mehr hinter dem Projekt standen? Also, man muss sehr vorsichtig sein mit solchen teleologischen Betrachtungen, ne? Erstmal hat sich das Land ja doch 74 Jahre lang unter dem Banner des Sozialismus gehalten. Dass sie unter ungünstigen Ausgangsbedingungen gestartet sind, stimmt alles. Aber sie hatten natürlich andererseits zum Beispiel riesige materielle Ressourcen, ne? Und dass die SU sich hat halten können, sage ich mal, mehr als vielleicht bis zur Kollektivierung, hat sie natürlich auch dem Umstand zu verdanken, dass die Folgen der Kollektivierung und die massive Industrialisierung eben auch diese riesigen materiellen Ressourcen und Rohstoffvorhaben der Nutzung zugeführt hat. Wenn ich jetzt sage, mit Bucharin, man hätte vielleicht einfach die NÖP fortsetzen sollen, man hätte vielleicht den Bauern ihr Land lassen sollen, man hätte mehr in die Konsumgüterindustrie stecken sollen, blamiert sie das immer daran, dass die SU sich halt natürlich auch vom imperialistischen Westen schon damals permanent hat bedroht gefühlt hat, ne? Also ich meine, ich erinnere nur daran, dass die USA Sowjetrussland erst 1932 diplomatisch anerkannt haben. Das hat halt bei der stalinschen Führung dazu geführt, dass die wiederum den Akzent auf die Schwerindustrie gelegt haben, mit allen Folgen, die das dann wiederum für das Konsumniveau hatte der Bevölkerung. Ich tue mich sehr schwer damit, jetzt zu sagen, an einem Punkt hier ist der Sündenfall passiert. Weil das auch eine im Grunde idealistische Herangehensweise ist. Ich denke, sie sind unter ungünstigen Bedingungen gestartet, ein vom Krieg geschwächtes Land mit unterentwickelter Arbeitsproduktivität, unterentwickelter Technologie. Lenins Hoffnung, dass die Revolution auch in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, siegen und dann einfach ein Technologietransfer die Entwicklung in Russland anschieben würde, hat sich aus den bekannten Gründen nicht erfüllt. Oder er hat sich einfach nicht erfüllt, muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Stalin hat dann mit der Formel vom Sozialismus in einem Lande nichts als die Konsequenz daraus gezogen, nach dem Motto, na gut, wenn es halt nicht in ganz Europa geht, dann müssen wir es halt mit unseren Ressourcen machen. Und gemessen daran war die SU auch lange relativ erfolgreich. Man soll die auch nicht jetzt irgendwie so im ökonomischen Sinne schlecht von Anfang an reden. Die haben schon auch bemerkenswerte Dinge auch auf der technologischen Ebene entwickelt. Also die haben eigene Flugzeuge gebaut, die gar nicht schlecht waren. Die haben ihre Polarforschung betrieben. Die sind in den 50ern in den Weltraum geflogen. Die haben ja durchaus was zustande bekommen, wenn sie Ressourcen darauf konzentriert haben, wissenschaftliche und materielle. Aber das Land hat halt auch nie mal die Ruhe der inneren Entwicklung gehabt, in der es dann auch mal die Früchte dieser Stabilisierung hätte genießen können, ne? Das ist eigentlich das Traurige, dass dieser russische Sozialismus sich eigentlich auch selten die Chance hatte, sich mal so zu entwickeln, einfach auf friedlicher Ebene, weil er halt ständig konfrontiert war mit äußeren Gegnern, von denen der deutsche Faschismus nur der bekannteste ist. Insofern muss man halt auch sagen, man kann aus dem Ende der Sowjetunion meiner Ansicht nach nicht den Schluss ziehen, dass Sozialismus nicht ginge. Einfach deswegen, weil der sowjetische Sozialismus aus seinen spezifischen Entstehungsbedingungen heraus dann gescheitert ist. Aber andersrum hat dann eben auch das sowjetische Beispiel meiner Ansicht nach für SozialistInnen von heute eigentlich keine besondere Vorbildwirkung mehr. Ne? Ich wüsste nicht, was wir jetzt von der SU übernehmen sollten für unsere heutigen Überlegungen. Außer vielleicht ein paar Dinge von Lenins Parteitheorie, aber die ist ja auch schon vorher entstanden, in Was tun, das ist ja von 1903, glaube ich. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls war das Buch schon lange da, als dann einfach die Gelegenheit sich ergab. Also, ich kann da jetzt auch keinen einen Punkt sagen, bis dahin war alles richtig und dann und von da an ging es bergab. So war es eben nicht. Sie haben schon versucht, auf Situationen, die sich ihnen dargestellt haben, zu reagieren und das ist ihnen mal besser und mal schlechter gelungen. Und in der Summe dann halt leider eben schlecht. Und in der Summe dann eben schlecht, ne? Und du würdest wirklich so weit gehen zu sagen, im Prinzip können wir nicht viel, weil ich habe mich natürlich nach dem Lesen des Buches gefragt, was ich sehr interessant fand, welche Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich denn für mich als Kommunist, der einen weiteren Anlauf zum Sozialismus anstrebt, eigentlich, wenn ich das gelesen habe. Und du sagst ja, naja, eigentlich gibt es keine Bezugspunkte für uns heute, außer vielleicht aus der Negation, der Fehleranalyse. Habe ich das richtig verstanden oder würdest du nicht so weit gehen? Also, wir müssen erstmal heute die Leute davon überzeugen, dass es sich lohnt, den Kapitalismus zu überwinden zu wollen. Da muss man es zweitens auch noch schaffen. Und dann muss man sich hinsetzen und sagen, okay, wie können wir zum Beispiel die heutigen Möglichkeiten der EDV und was weiß ich, meinetwegen auch sogar der KI nutzen, um die Planung viel effizienter zu machen? Als das damals möglich war. Die haben ja noch weitestgehend mit Bleistift und Lineal gerechnet, diese sowjetischen Ökonomen. Ne? Plus mit Ein ihren Habakus, schönen genau. Abakussen, mit diesen Abrechnungsmaschinen. Ne? Wirklich, also wenn unsere Generation oder die danach jemals an die Schwelle des Sozialismus kommen sollte, dann wird sie meiner Ansicht nach gut daran tun, die Gespenster der Vergangenheit erstmal im Schrank zu lassen und einfach von sich aus zu überlegen, was sollten wir machen, was sind die Bedürfnisse unserer Bevölkerung, was müssen wir tun, auch um diese Revolution gegebenenfalls nach außen abzusichern und so weiter. Ob dann hinterher etwas herauskommt, was viel anderes ist als die Sowjetunion. Naja, das ist eine Frage, das sollen Schlauere als ich beantworten. Ich trau mir diese Prognose nicht zu, weil jede optimistische Prognose läuft eben Gefahr, dass man ihr genau das vorwirft, dass man eben das Wirken des Klassengegners unterschätzt und dass man unterstellt, dass er nicht alles tun wird, um dieses Projekt zum Scheitern zu bringen. Das ist sicherlich so. Jede zu pessimistische Prognose führt dazu, dass man sagt, ach Leute, es klappt ja doch nicht. Und dann können wir gleich zur SPD gehen oder zur Linkspartei. Also das ist also jede pessimistische Prognose demobilisiert und jede positive Prognose hat die Gefahr in sich, dass sie eben zu optimistisch ist und sich die Dinge schön malt und Illusionen weckt. Und dazwischen einfach realistisch zu bleiben, das ist, glaube ich, die entscheidende konzeptionelle Herausforderung, vor der unsere und künftige Generationen von KommunistInnen stehen werden. Reinhard, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke, mach's gut. Ja, ciao.